Wenn der Hafen schlafen geht, nur das Licht des Leuchtturms wacht, schaut ein Mädel lange in die dunkle Nacht hinaus. Wenn der Wind nach Hause weht und ein Lied die Runde macht, eilt ein Seemann seinem Schiff um Tage schon voraus. Der Anker fällt, es geht an Land und überglücklich reicht ein Mädel dir die Hand. Wenn der Hafen schlafen geht, nur das Licht des Leuchtturms wacht, finden sich die Herzen nach so langer, langer Zeit. Braucht viele, viele Tage, denn das Meer ist groß und das Ziel ist fern. Ein Herz sucht Antwort auf die Frage, hast du mich auch immer gern? An Land und überglücklich reicht ein Mädel dir die Hand. Wenn der Hafen schlafen geht, nur das Licht des Leuchtturms wacht, finden sich